السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir beginnen im Namen Allahs, des Allerbarmes, Barmherzigen. Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, nachdem wir die Art und Weise des Gebetes durchgegangen sind, möchten wir uns nun bi'idhnillahi ta'ala unterhalten über ein paar Mubah-Handlungen im Salah. Und der Begriff Mubah hier ist weit gefasster, als es eigentlich, als man ihn eigentlich versteht. Denn normalerweise versteht man unter einer Mubah-Sache eine Sache, für die man, eine Tat, für die man weder belohnt wird, wenn man sie tut, noch zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man sie unterlässt. Aber das hier ist nicht der Fall. Hier geht es um ein paar Mubah-Handlungen, die man während oder vor des Gebetes macht, die entweder Mubah sind oder auch eventuell Mustahab oder sogar vielleicht sogar auch Wajib sind. Insofern ist es hier die sprachliche Bedeutung gemeint, und zwar sind hier die erlaubten Handlungen, ein paar erlaubte Handlungen gemeint. Eine Mubah-Handlung, die für uns gerade wichtig ist, wenn wir uns in einer Gemeinschaft befinden, ist, wenn jemand betet und eine andere Person vor dir laufen möchte. Dann ist es Mubah für dich. Vielmehr hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dich sogar dazu aufgefordert, diejenige Person, die versucht, zwischen dir und der Qibla zu laufen, abzuhalten, aufzuhalten, zurückzuweisen. Und hier müssen wir aber unterscheiden. Erster Fall, betet jemand in Richtung einer Abschirmung, in Richtung einer Sutra, oder betet er nicht in Richtung einer Sutra? Wenn er in Richtung einer Sutra betet, dann ist hier nur gemeint, wenn er zwischen dir und der Sutra laufen möchte. Ansonsten, wenn er hinter der Sutra läuft, hat niemand das Recht, ihn aufzuhalten. Der zweite Fall ist, dass man nicht in Richtung einer Sutra betet, sondern einfach in die freie Welt, wie eine Person, die sich einfach inmitten eines Raumes aufstellt und betet. In diesem Fall, wenn man zwischen ihr und der Qibla laufen möchte, kommt das drauf an. Läuft man direkt vor dieser Person, das heißt dort, wo sie sich in der Regel befindet, wenn sie sich niederwirft, dann ist es nicht erlaubt und man darf als Betender diese Person abhalten. Und sollte diese Person allerdings laufen hinter der Stelle, wo man sich mit dem Kopf niederwirft, dann gilt diese, dann gilt es nicht als, dass diese Person zwischen dir und der Qibla gelaufen wäre, gesetzlich gesehen. All dies ist aufgebaut auf den folgenden Hadithen Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala an, in dem er Folgendes sagte, der Prophet, wenn jemand von euch in Richtung einer Sache betet, also Sutra, die ihn von den Leuten abschirmt, und dann jemand dazwischen vorbeilaufen will, soll er gegen seine Brust drücken. Wenn er sich weigert, soll er ihn bekämpfen, denn dann ist er der Satan, der Shaitan. Insofern haben wir verschiedene Stufen, denn normalerweise, wenn eine Person sieht, dass ein Betender seine Hand ausstreckt, dann schreckt er davor zurück, vor dieser Person in der Qibla zu laufen. Das reicht vollkommen aus. Die nächste Stufe ist, dass diese Person die Hand berührt. Denn normalerweise lässt sie sich zurückweisen, weil sie normalerweise das ja auch aus Versehen macht und nicht absichtlich macht. Und so, sollte die Person es nicht bemerken, hat man das Recht, sie zurückzudrücken, damit sie nicht zwischen ihr, zwischen der Qibla und einem selbst läuft. Und man hat auch das Recht, also sie kräftig zu drücken, wenn sie sich weigert. Das heißt, wenn die Person einfach vorbeilaufen möchte, hat man das Recht, diese Person also auch mit Gewalt zurückzuweisen, dass sie nicht zwischen einem und der Qibla läuft. Das mit Bekämpfen gemeint. Denn Bekämpfen bedeutet auch, dass man natürlich Kraft einsetzt, damit diese Person nicht einfach zwischen einem der Qibla läuft. Ansonsten sollte die Person schon vorbeigelaufen sein, dann braucht man nichts mehr machen. Also, dann gibt es nichts mehr zu tun. Wenn sie schon vorbeigelaufen ist, gibt es nichts mehr zu tun. Das ist die, und der Grund natürlich ist, dass man sich vor seinem Herrn subhanahu wa ta'ala aufstellt und Allah subhanahu wa ta'ala wendet sein Angesicht auch dem Betenden zu und man möchte nicht, dass jemand zwischen einem und der Qibla dazwischen funkt. Außerdem wird dadurch die Konzentration des Gebetes verringert. Und es ist eine schwere Sünde für denjenigen, der zwischen einem Beten und seiner Qibla läuft. Und wir kennen den Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. indem er sagte, wenn derjenige, لو يعلم المار بين يدي المصلي, wenn derjenige, der zwischen einem Betenden und seiner Qibla läuft, wüsste, welche Sünde auf ihn lastet, dann würde er 40 stehen bleiben. Und der Überlieferer sagt, ich weiß nicht, sagte er 40 Tage oder 40 Monate oder 40 Jahre, nehmen wir die geringste Zahl, das heißt 40 Tage. Das heißt, er würde bevorzugen, 40 Tage, das ist über einen Monat, stehen zu bleiben, statt zwischen dem Betenden und seiner Qibla zu laufen, subhanallah. Und das weist darauf hin, wie gewaltig und gefährlich das ist. Das heißt, es muss eine unglaublich große Sünde und Strafe dahinter stecken, dass er sagt, ich bleibe lieber 40 Tage lang stehen, wenn er so lange beten will, ich bleibe lieber stehen, bevor ich zwischen ihm und seiner Qibla laufe. Und deswegen darf man diese Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen und muss man vermeiden, soweit man kann. Sollte natürlich die Person vorbeilaufen und man konnte ihn nicht aufhalten, dann lastet die Sünde auf demjenigen, der vorbeiläuft. Und das gilt übrigens, egal ob das ein Mann ist oder eine Frau ist, die vorbeilaufen will. Aber was wir aufpassen müssen, wir reden hier immer beim Fall der Sutra und ob man dazwischen läuft und nicht. Wir reden hier vom Fall, dass eine Person alleine betet oder dass eine Person als Imam betet. Ansonsten, wenn du hinter einem Imam betest, dann hast du keine eigene Sutra. Sondern sagt man, deine Sutra ist die Sutra deines Imam. Insofern, deswegen gibt es den berühmten Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, bei Buhari bin Muslim, als er einmal der Prophet Aisha war in Mina am Beten und dann ist er mit seinem Esel angeritten, ist abgestiegen von seinem Esel und hat ihn frei laufen lassen und der Esel ist zwischen den Gebetsreihen durchgelaufen und niemand hat ihn aufgehalten. Und normalerweise ein Esel unterbricht das Gebet und macht das Gebet ungültig, weil es zu diesen drei Dingen gehört, die das Gebet ungültig macht. Aber in diesem Hadith hat niemand den Esel aufgehalten, auch der Prophet ﷺ hat nichts gesagt, was darauf hinweist, dass wenn jemand zwischen den Gebetsreihen läuft, dass das nicht das Gebet ungültig macht und dass man hier nicht diesen Hadith anwendet, den wir vorhin gesagt haben, dass man die Person zurückweist. Es sei denn natürlich, jemand macht das unnötigerweise wie zum Beispiel du bist in den Gebetsreihen und da kommt ein Kind und rennt durch die Reihen, oder dann, besonders wenn es dein eigenes ist, und du möchtest es aufhalten, damit es nicht die Leute im Gebet stört. Das ist was anderes. Natürlich in diesem Fall, man kann das Kind aufhalten, damit es nicht die anderen Leute im Gebet stört. Aber hier uns geht es hier in diesem Thematik nicht in erster Linie um das Stören und Nicht-Stören. Uns geht es darum, dass unser Gebet, wir möchten nicht, dass zwischen uns und der Qibla jemand läuft. Aber dieser Fall, wann ist er relevant? Wenn man, wie gesagt, alleine betet oder wenn man als Imam betet. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Das ist die Sache, was die Sutra angeht. Ebenso zu den Mubah-Handlungen während des Gebetes gehört es, dass wenn du den Imam hörst, wie er entweder einen Fehler macht im Koran lesen, oder und wenn du merkst, er ist stehen geblieben und weiß nicht mehr weiter, dass du ihm weiterhilfst, sofern du ihm weiterhelfen kannst. Das ist ebenfalls eine Mubah-Handlung, eine erlaubte Handlung und während des Salah. Natürlich, das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und natürlich müssen wir aufpassen, wenn der Imam einen Fehler macht, versus im Salah, zum Beispiel, er sagt eine falsche Ayah oder ein falsches Wort oder etwas in der Richtung, dann muss man manchmal ein bisschen erwarten. Also derjenige, der Erfahrung hat mit auswendig lernen und so, er weiß die Stellen, wo man Fehler machen kann. Das sind die Ayat, die meistens ähnlich sich anhören wie andere Ayat. Dass man auch dem Imam ein bisschen so die Chance gibt, sich selbst zu korrigieren, wenn es um einen Fehler geht. Genau das Gleiche, wenn er stehen bleibt und nicht mehr weiter weiß, auch da yani, kann man kurz in ihrem Zeit geben, und wenn man merkt, er kann nicht mehr weiter, dass man ihm dann hilft und dass er dann weiterliest. Denn wenn der Imam zum Beispiel an einer Stelle stehen bleibt im Salah, kann sein, er bleibt aus einem bestimmten Grund stehen, kann sein, er bleibt stehen, weil er niesen muss. Das nimmt schon ein paar Sekunden, wo man denken könnte, der Imam ist dann weiß nicht mehr weiter. Oder zum Beispiel, wenn er wie heißt es, in den Ruku' gehen will und am Ende einer Ayah angelangt ist. Denn es ist keine überlieferte Sunnah, dass man am Ende der letzten Ayah, die man liest, bevor man in den Ruku' geht, dass man da besonders langsam wird oder besonders irgendwie, was ist, die Ayah in die Länge zieht oder so. Das ist nicht überliefert. Deswegen, wenn man normal liest, dann kann auch das Ende eventuell überraschend sein. Oder kann auch sein, dass der Imam, gerade wenn es um ein freiwilliges Gebet geht, wie im Tarawih-Gebet, dass er nachdenken möchte über eine bestimmte Ayah oder dass er einen Dhikr sprechen möchte. Manche Ulama haben das erlaubt, gerade wenn es um die freiwilligen Gebete geht. Und der Beweis dafür ist der folgende Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal ein Gebet verrichtete und darin beim Lesen durcheinander kam. Als er fertig war, sagte er zu Ubay radiallahu anhu, Ubay ibn Ka'b, hast du mit uns gebetet? Er sagte ja. Dann sagte der Prophet alaihi salatu wasallam, was hat dich abgehalten? Das heißt, was hat dich davon abgehalten, mir zu helfen? Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir mehrere Dinge, mehrere Lektionen. Zu den gewaltigen Lektionen gehört die besondere Stellung von Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an. Und Ubay ibn Ka'b ist ein Sahabi, der nämlich den Koran besonders gut auswendig konnte und besonders gut lesen konnte. Er war ein Experte auf dem Gebiet des Koranlesens. Und man stelle sich vor, trotz der Tatsache, dass auch andere Sahaba anwesend waren und mit Sicherheit auch kannst du davon ausgehen, dass viele andere Sahaba da waren, die auch bekannter waren, vielleicht eine höhere Rangstellung bei Allah Azza wa Jal haben, vielleicht war auch Abu Bakr anwesend, vielleicht war auch Umar anwesend und andere Khulafa, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und trotzdem hat der Prophet a.s. Ubay ibn Ka'b angesprochen und sonst niemand anderes. Warum? Weil das ist auch eine Methode eines Lehrers, dass er den Anwesenden in solchen Situationen indirekt mitteilt, dass diese Person eine besondere Stellung genießt unter den Sahaba radiallahu anhu. Und deswegen, wer den Koran richtig lesen wollte, der konnte ihn auch lernen von Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Und es zeigt uns, dass die Sahaba unterschiedliche Fähigkeiten hatten und dass die einen in einem Gebiet stärker waren als in einem anderen Gebiet. Und es zeigt uns auch, dass der Prophet alaihi salatu wassalam nicht eine Person direkt angegriffen hat, beziehungsweise das ist kein Angriff, sondern eine Person direkt auf einen Fehler hingewiesen hat, ohne sich zu vergewissern, dass diese Person auch wirklich den Fehler gemacht hat. Denn er hat nicht direkt gesagt, was hat dich davon abgehalten, Ubay? Und ihr wisst, der Prophet a.s.w. hat selbst gesagt, ich sehe von hinten genauso wie von vorne sehe. Und deswegen hat er sallallahu alaihi wasallam erstmal gefragt, um den Leuten so weit zu bringen, bevor die jemanden angreift, sei erstmal sicher, dass er auch wirklich diesen Fehler gemacht hat. Und ebenso lernen wir aus diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er selbst, alaihi salatu wassalam, ein Mensch gewesen ist, wie jeder andere Mensch auch. Und dass wir in Bezug auf unseren Propheten, alaihi salatu wassalam, nicht übertreiben dürfen, sondern wir glauben an ihn das, was überliefert worden ist. Über ihn ist überliefert worden zum Beispiel, dass er der Gesandte Allahs ist, dass er das Prophetentum an Nubuwwah erhalten hat, dass er im Koran überliefert worden ist, eingegeben worden ist, dass er alaihi salatu wassalam besonders geduldig war, dass er die Gottesfürchtigste von allen Menschen gewesen ist und so weiter und so fort. Wir glauben an diese Sachen, die überliefert worden sind. Aber alles, was darauf hinweist, dass er kein Mensch ist, dass er eher ein Engel ist, als dass er ein Mensch ist, das sind alles Übertreibungen, die wir zurückweisen. Der Prophet a.s.w. sagte in einem Hadith, ich bin ein Mensch genauso wie ihr auch, ich vergesse, deswegen erinnert mich, wenn ich vergessen habe. Und auch sagte Allah a.s.w. im edlen Koran al-Karim, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Das heißt, sprich, Allah sagt zu seinem Propheten a.s.w., sprich, ich bin ein Mensch genauso wie ihr. يُوحَى إِلَيْ, nur dass mir eingegeben wird, nur dass ich Wahi bekomme. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen ihm, a.s.w., und allen anderen Menschen. Ansonsten der Prophet, a.s.w., selbst als er hat den Koran gelernt, er musste ihn auch wiederholen. Er sagte, ta'ahadu hadha al-Quran, fa'innahu ashadu tafallutan min al-ibil fi uqriha. Das heißt, wiederholt den Koran, nach und nach achtet auf den Koran, dass er nicht verloren geht, denn er bewegt sich stärker, das ist ein Hinweis darauf, dass man ihn leicht vergisst, er bewegt sich stärker als ein Kamel in seinen Fesseln. Das Kamel in seinen Fesseln bewegt sich, irgendwann ist es weg. Das ist der Vergleich, dass irgendwann ist der Koran weg, wenn du ihn nicht die Fesseln immer eng, auf acht, dass sie eng sind und dass auch der Koran immer regelmäßig wiederholt wird, alayhi salatu wassalam. Ansonsten, wie heißt es, denn Vergesslichkeit zum Beispiel ist von zweierlei Art. Vergesslichkeit, manche Leute denken, Vergesslichkeit ist ein Mangel. Es ist eine Eigenschaft des Menschen. Der Mensch, manche sagen, Insan kommt vom Wort Nesiyah, das heißt, dass er vergesslich ist. Aber Vergesslichkeit hat verschiedene Ursachen. Vergesslichkeit kann sein aufgrund von Sünden. Das ist das, was wir in Bezug auf den Propheten a.s.w. nicht glauben, dass er vergisst wegen Sünden, die er gemacht hat. Die zweite Art von Vergesslichkeit ist aufgrund der Tatsache, dass man zu wenig wiederholt. Und das war mit Sicherheit auch nicht im Falle des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Eine dritte Art von Vergesslichkeit ist die natürliche Vergesslichkeit. Der Mensch ist als solcher erschaffen worden. Die Eigenschaft, nicht zu vergessen, ist eine Eigenschaft Allahs. Allah sagte, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Das heißt, dein Herr vergisst nicht. Das ist eine Eigenschaft von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaft einem Menschen zuzuschreiben, ist problematisch. Und eine vierte Art von Vergesslichkeit ist, wenn jemand von Allah Azza wa Jal etwas vergessen bekommt. Das heißt, Allah lässt ihn vergessen. Allah bestimmt, dass diese Person in diesem Moment etwas vergisst. Und das kann natürlich auch in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam immer passieren, dass er Allah Azza ihn eine bestimmte Sache vergessen lässt in einer bestimmten Situation. Warum? Damit die Menschen lernen, mit dieser Situation umzugehen. Ja? Und deswegen kann es natürlich sein, das ist kein Widerspruch zu seiner Menschlichkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten a.s. in einem Gebet zum Beispiel vergessen lässt, den Tashahud zu sprechen. Damit er aufsteht und den Leuten beibringt, wie man weiter betet in dieser Situation. Ja? Und dazu gehört auch, dass der Prophet a.s. von Allah bestimmte Ayat hat vergessen lassen, total vergessen lassen, sie ganz weg waren. Warum? Das waren die Ayat al-Mansuchat. Ja, das heißt, die Ayat, die aufgehoben worden sind. Ayat, die nicht mehr im Koran vorhanden sind. Denn die Ayat, die aufgehoben worden sind, sind von verschiedenerlei Art. Es gibt Ayat, die aufgehoben worden sind, nur hinsichtlich der gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, die Ayat sind noch da und du liest sie noch. Es gibt aber Ayat, die aufgehoben worden sind, hinsichtlich der Lesung, aber nicht hinsichtlich der rechtlichen Bestimmungen. Das heißt, die Ayat gibt es noch, aber nicht im Koran Karim. Und wir handeln noch danach. Und es gibt Ayat, die aufgehoben worden sind, die nicht mehr da sind. Sie sind weder da, noch handeln wir nach ihren gesetzlichen Bestimmungen. Das ist auch eine Art, wie Allah subhanahu wa ta'ala jemanden vergessen lässt. Und das ist die Ayat im Koran Karim, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Das heißt, wir werden dir vorlesen, so wirst du nicht vergessen, außer das, was Allah will. Was Allah von dir will, dass du es vergisst, manche aufgehobenen Ayat, das ist zweifellos eine Art des Vergessens. Ansonsten ist der Gesandte Allahs, alayhi salatu wassalam, ein Mensch, dem Allah azza wa jal mit Sicherheit an menschlichen, vollkommenen Eigenschaften gegeben hat, was er uns nicht gegeben hat, alayhi salatu wassalam. Aber er bleibt immer noch ein Mensch, und wir betreiben nicht über ihn, deswegen sagen wir Abdullahi wa Rasuluhu. Das heißt, der Gesandte Allah, der Diener Allahs, also kein Engel und kein Gott, aber er ist der Gesandte, aber er ist sein Rasul, er ist sein Gesandter. Das heißt, er ist nicht einfach ein Mensch wie jeder andere auch, sondern wir glauben, dass er das Prophetentum erhalten hat, alayhi salatu wassalam. Tayyib. Ebenso, liebe Geschwister, gehört zu den wir haben ja gesagt, Mubah ist jetzt hier weit gefasst, kann auch Sunna sein, kann auch Wajib sein. Ebenso gehört es zu den Handlungen während des Salah, dass der Koran al-Karim nicht gelesen wird wie jedes andere Buch, sondern dass der Koran al-Karim gelesen wird gemäß der Art und Weise, wie die Koranlehrer uns den Koran überliefert haben. Und das sind die Regeln, die in der Wissenschaft Tajweed zusammengefasst werden. Und Allah Azza wa Jal hat auch im Koran gesagt. Er sagte, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Das heißt, liest den Koran mit Tartil vor. Und Tartil bedeutet mindestens zwei Dinge. Erstens, dass man den Koran bedachtsam liest, also nicht zu eilig, nicht zu hastig, weil der eigentliche Sinn des Koranlesens ist, dass man über die Ayat nachdenkt und letztendlich dieses Nachdenken zu Iman führt und zum rechtschaffenen Handeln führt. Ja. Die zweite Bedeutung von Tartil ist, dass man die Buchstaben deutlich ausspricht. Die deutliche Aussprache. Und das ist nichts anderes als Tajwid. Denn Tajwid heißt auf Arabisch Tahsin. Tahsin heißt etwas richtig aussprechen, etwas schön aussprechen. Und das ist ja, darum geht es ja letztendlich um Tajwid, sonst um nichts. Und jeder Koranlehrer, ausnahmslos, der den Koran Karim über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, anhand einer geschlossenen Überlieferungskette auf Arabisch Sanad, überliefert ihn mit Tajwid. Und deswegen gehört es dazu, dass man, wenn man den Koran liest, dass man ihn nicht liest wie jedes andere arabische Buch, sondern man liest es auf die Art, wie er es sallallahu alaihi wasallam es uns vorgemacht hat. Dazu gehören zum Beispiel die berühmten Regeln, die man im Tajwid lernt, wie zum Beispiel, was macht man mit einem sukunierten Nun, ja, was macht man Izhar oder macht man Ikhfa oder macht man Iqlab oder macht man Idgham? Okay, das gehört dazu. Oder zum Beispiel, dass wenn wir die Fatiha lesen, sagen wir Ghayril Maghdubi Alayhim Waradhdallin, und wir machen diesen Da lange, ziehen wir in die Länge. Und dieses in die Länge ziehen kommt nicht von ungefähr, sondern das ist eine bestimmte Regel im Tajwid, die man erlernt und die sich auch durch den gesamten Koran Karim zieht. Mit Sicherheit ist nicht alles im Tajwid ein unbedingtes Muss, wenn das Gebet einfach nur gültig sein soll. Aber es ist ein unbedingtes Muss für denjenigen, der den Propheten ﷺ nachahmen möchte. Und hier an dieser Stelle sei angemerkt, das Koran lesen lernen, wer sich Mühe gibt, Der lernt den Koran lesen eine kurze Zeit. Es gibt manche Geschwister, und Allah Azza wa Jalla ihnen Rechtleitung geben, sie lernen und lernen und lernen und lernen bei Tajwid und du hast das Gefühl, ihr ganzes Leben lang besteht nur aus dem Erlernen vom Tajwid. Dabei Tajwid kann man lernen in einem Monat, ja, oder mehr oder weniger. Yani, die Fähigkeiten sind unterschiedlich. Aber es ist keine Sache, für die man zwei Jahre seines Lebens investieren muss, bis man endlich richtig lesen kann. Ja, wenn man sich richtig Mühe gibt. Deswegen, man setzt sich ein Ziel, lernt und dann khalas, und dann hat man alhamdulillah das gelernt. Was ich damit sagen will ist, wenn man einmal Tajwid gelernt hat, dann hat man alhamdulillah immer die Möglichkeit, den Koran so zu lesen, wie es der Prophet a.s.w. gemacht hat. Und es ist dann auch keine Schwierigkeit mehr. Genauso wie du deine Muttersprache sprichst, wird es dann auch sein, wenn du den Koran Karim liest. Was ist aber der entscheidende Teil des Tajwid, den man erlernen muss, und wenn man ihn nicht erlernt, dann ist das Gebet in Frage gestellt, beziehungsweise kann sein, dass man sündigt. Das ist, wenn die Bedeutung darunter leidet. Wenn die Bedeutung, das heißt, wenn jemand so eine schlechte Aussprache hat, dass der Buchstaben, die schlechte Buchstaben so schlecht ausspricht, dass die Bedeutung darunter leidet und die Bedeutung verloren geht oder verändert wird. Das ist natürlich fatal. Und ein Beispiel dafür ist, bei manchen Buchstaben, wenn man sie hell macht oder dunkel macht, je nachdem, ob sie hell oder dunkel sind, dann kann es sein, dass die Bedeutung sich verändert. Ja? Machen wir ein einfaches Beispiel dafür, was man nicht machen darf. Und das ist dann eine absolute Überschreitung der roten Linie. Zum Beispiel, wenn jemand statt Asa sagt er Asa. Okay? Statt Asa sagt er Asa. Warum passt es sich zwischen Asa und Asa? Von der Aussprache her, der Unterschied ist einfach nur, ich habe beim ersten Wort ein Sin gesprochen, Asa, Sin, dieses mit den drei Haken, und dem dicken Bauch. Und dieses Sin ist hell, Sa, Sa. Wenn ich es dunkel mache, dann wird es zu einem Sad, hat auch so einen dicken Bauch. Ja. Das ist das Dad ohne Punkt. Und dieses, der Unterschied zwischen diesen beiden ist sogar in der Bedeutung, nicht nur in der Aussprache. Ja? Weil Asa ist ein Ausdruck, den man oft übersetzt wie mit hoffentlich oder auch vielleicht. Okay? Und kommt im Koran oft vor. Aber wenn ich sage Asa, dann bedeutet es, er hat sich widersetzt oder er ist ungehorsam gewesen. Asa kommt vom Wort Masriya. Masriya ist die Ungehorsamkeit oder das sich widersetzen. Und man sieht, er hat die Bedeutung total geändert. Aber wenn du sagst Asa Allah und sagst Asa Allah, eines ist Kufr. Das andere ist richtig. Ja? Und deswegen ist ein Problem. Deswegen muss man hier aufpassen. Und die Antwort lautet, einfach mal lernt den Koran einmal richtig lesen und dann hat man Alhamdulillah in der Hinsicht kein Problem. Aber leider merkt man, dass viele Brüder, sie würden gerne Tajwid lernen und richtig lesen lernen, aber sie geben sich nicht genug Mühe. Sie geben sich nicht genug Mühe. Das heißt, sie fangen an und hören auf. Oder sie fangen an und sie geben sich nicht genug Mühe und machen trotzdem weiter. Das heißt also, sie machen immer ein bisschen so, aber sie machen nicht genug. Und wie ich gesagt habe, man will ja nicht, dass so eine Sache sich hinzieht über ein ganzes Jahr lang hinweg. Ja? Weil man kann ja das lernen in einer kurzen Zeit, wenn man das, also wenn es jetzt darum geht, einfach nur die Pflicht, insha'Allah ta'ala, zu erfüllen. Ansonsten, wenn jemand den Koran auswendig lernt, will komplett, natürlich kann das ein bisschen länger dauern, aber es gibt auch Leute, die manchmal den Koran gelernt haben in 3 Monaten. Dann gibt es auch, und auch noch weniger. Aber das ist, jeder Mensch ist anders, was seine Fähigkeiten angeht. Ansonsten, wer den Koran liest, wie der Prophet ihn vorgelesen hat, der ist auf der Stufe der geehrten Engel, ja, der geehrten und ausgezeichneten Engel, auf Arabisch As-Safara, Al-Kiram, Al-Barra. Und das Gegenteil davon ist, wenn jemand sich Mühe gibt, aber es klappt nicht, dann bekommt er auch doppelte Belohnung. Einmal fürs Lesen, einmal dafür, dass er sich Mühe gibt. Aber wie gesagt, dass sich Mühe gibt, das ist die entscheidende Sache. طيب. Eine weitere Mubah-Sache ist im Salah, wir haben auch über das Koran-Lesen gesprochen. Beim Koran-Lesen haben wir gesagt, dass man je nachdem, welches Salah es ist, einen bestimmten Teil des Koran rezitiert. Wir haben den letzten Teil des Koran in 3 Teile geteilt. In den langen Mufassal, mittleren Mufassal und kurzen Mufassal. Und wir haben gesagt, in welchem Salah der 5 Gebete man welchen Teil rezitiert. Aber jetzt angenommen, machen wir ein Beispiel. Jemand möchte im Fajr-Salah, soll man aus dem langen Mufassal-Teil lesen. Und der Prophet a.s.w. hat zwischen 60 und 100 Ayat gelesen. Das heißt in 2 Raka'a. 2 Raka'a zusammen zwischen 60 und 100 Ayat. Zum Beispiel 30-30, 50-30, 60-40. So. Man darf genauso, wie man aus dem Mufassal-Teil lesen darf, und so soll man auch auf die 60 bis 100 Ayat kommen, darf man auch aus anderen Teilen des Koran lesen, wenn es etwa die gleiche Länge ist. Also es geht hier einmal um den Mufassal-Teil, aber es geht auch einmal darum, dass es um die Länge geht. Deswegen, wenn jemand sagt, ich nehme aus Surat al-Baqarah ein paar Seiten und sie entsprechen von der Länge etwa die zum Beispiel Surat al-Sajda, also Alif Lam Mim al-Sajda und Surat Al-Insan, das ist überliefert worden vom Propheten Al-Sam, dass er eine Sura gelesen hat in der ersten Raka'a beim Fajr und Al-Insan in der zweiten Raka'a beim Fajr, am Freitag, das ist übersteigt die 60, ist zwischen 60 und 100, aber wenn er sagt, Surat al-Sajda hat 3 Seiten und Al-Insan ungefähr 2, sind 5 Seiten und ich lese stattdessen 5 Seiten aus einer anderen Sura, aus Al-Imran, aus Al-Ma'idah, aus Al-Nisa, aus Al-Baqarah, dann ist es ebenfalls gut und in Ordnung. Das heißt, man muss nicht aus diesem Teil lesen. Das ist die erste Sache. Zweite Sache ist, ich muss auch nicht eine ganze Sura lesen. Ich muss auch nicht eine ganze Sura lesen. Ich darf am Anfang einer Sura beginnen, mittendrin aufhören. Ich darf auch am Ende einer Sura nur lesen, bis zum Ende. Und ich darf auch in der Mitte der Sura lesen und weder zum Ende kommen, noch am Anfang begonnen zu haben. Das alles darf ich machen. Und das ist auch überliefert worden über ihn, alayhi salatu wassalam. Und zwar hat er zum Beispiel in den zwei Raka'a vor dem Fajr-Gebet, das heißt im Sunna-Gebet vor dem Fajr-Gebet, hat er, alayhi salatu wassalam, in einer Überlieferung heißt es, er hat die Ayah aus Surat al-Baqarah, die folgende Ayah aus Surat al-Baqarah gelesen, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Das ist aus Surat al-Baqarah. Und in der zweiten Ayah, in der zweiten Raka'ah hat nach der Fatiha die folgende Ayah aus Surat al-Imran gelesen, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Diese Ayat sind mitten in der Sura innen drin und das beweist, dass man auch mitten in der Sura lesen darf. Die meisten Überlieferungen sind aber, dass er alayhi salatu wassalam ganze Suren gelesen hat. Und das darf man und soll man auch meistens machen, aber ist wie gesagt nicht Pflicht, und dann beides ist Sunna und beides ist erlaubt. Gott sei Dank, dass Allah es einfach gemacht hat. Und außerdem hat auch der Prophet alayhi salatu wassalam darauf hingewiesen, als er gesagt hat, als er dem einen Mann, dem er beten beigebracht hatte, hat er ihm gesagt, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Das heißt übersetzt, hiernach liest du im Koran, was du willst. Und fertig. Und diese allgemeine Aussage beweist, dass man auch nur eine einzige Ayah lesen darf, richtigerweise. Aber diese Ayah soll natürlich einen Sinn machen. Ja? Also wenn einer sagt zum Beispiel einfach nur nach Waladdalin, Amin, Mudhammatan, Allahu Akbar. Ja? Das macht keinen großen Sinn, weil man nicht weiß, worum es überhaupt geht. Oder einfach nur sagt, nun, ja, und dann machen wir weiter. Und soll schon einen Sinn machen. Deswegen haben manche Ulama gesagt, mindestens drei Ayat. Oder eine lange. Weil eine lange macht meistens einen Sinn. Meistens. Aber das gehört natürlich auch zum Fiqh des Imam, dass er darauf achtet, was er liest und von wo er liest. Eine weitere Mubah-Handlung, liebe Geschwister, ist, wenn im Gebet irgendetwas passiert und du möchtest als Betender jemanden auf etwas hinweisen. Egal, ob diese andere Person, auf die du etwas hinweisen möchtest, selbst betet, mit dir betet, nicht mit dir betet, oder ob diese andere Person gar nicht am Beten ist. In diesem Fall ist überliefert worden, dass man als Mann Subhanallah sagt. Subhanallah bedeutet, frei sei Allah von allen Mängeln. Oder frei sei Allah von allen Fehlern. Wie zum Beispiel, stell dir vor, du bist am Beten und während du betest, klopft es an der Tür. Und du kannst jetzt laut einmal rufen, Subhanallah, und dann weiß der andere, dass du gerade am Beten bist. Oder eine zweite Sache ist, stell dir mal vor, du bist gerade am Beten und dann klingelt dein Handy. Und du drückst dann auf die Annahmetaste und sagst Subhanallah. Das genauso, weil diese Bewegung auf den Knopf zu drücken, ist zwar eine Bewegung, die nicht zum Gebet gehört, aber es ist keine Bewegung, durch die das Gebet ungültig wird. Okay? Und du könntest natürlich auch einfach abdrücken, den Ton ausmachen, aber dir geht es jetzt darum, du möchtest dem anderen mitteilen, dass du gerade am Beten bist, damit er dich vielleicht nicht ein zweites Mal anruft oder damit er ein bisschen abwartet und weiß, dass du es mitbekommen hast. Ja? Das war jetzt ein Beispiel für jemanden, der etwas wenn du jemanden hinweisen willst auf etwas, der nicht mit dir betet. Aber es kann auch sein im Salah, dass der Imam etwas falsch gemacht hat und du eben sagen möchtest, Subhanallah, zum Beispiel er beginnt ein Maghrib-Gebet und liest leise die Fatiha. Und du möchtest daraufhin sagen, Subhanallah, damit er sich daran erinnert, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Und dann kommt er meistens auch auf die Idee, dann laut zu lesen. Und der Beweis hierfür ist der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, das Sagen von Subhanallah ist für die Männer und das Klatschen für die Frau. Insofern, die Frau erhebt ihre Stimme nicht. Das ist ein Beweis dafür, dass eine Frau, dass ihre Stimme als etwas gilt, das niemand wahrnehmen darf, solange es dafür keinen Bedarf gibt. Und das nennt man Awra. Ja? Und das heißt, die Frau sagt nicht Subhanallah, auch nicht, wenn sie mit anderen Frauen betet. Und auch nicht, wenn sie mit ihrem Ehemann zum Beispiel alleine betet. Okay? Das heißt, wir sagen nicht, dass die Illa dieses Hukum ist, dass sie dass fremde Männer anwesend sind. Das sagen wir nicht, weil der Hadith hat nicht das so gesagt. Der Hadith sagt, dass im Salah der Mann sagt Subhanallah und die Frau sagt, klatscht. Insofern ist das in jedem Fall so. Uneingeschränkt. Und die Frau korrigiert auch den Mann nicht, wenn er einen Fehler macht beim Koran lesen. Also auch wenn die Ehefrau mit ihrem Ehemann betet und der Mann macht einen Fehler, dann sie kann klatschen, aber sie korrigiert nicht die Lesung, indem sie das Richtige vorsagt. Weil, wie gesagt, ihr ist nur erlaubt worden, im Salah zu klatschen und nicht ihre Stimme dabei zu erheben. Ebenso, liebe Geschwister, geschieht es, dass man im Salah manchmal spucken muss. Wenn man spucken muss, ist Folgendes überliefert worden in einem Hadith von Tariq ibn Abdullah al-Muharibi, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand betet, soll er nicht nach vorne spucken und auch nicht nach rechts, sondern nach links, wenn dort niemand steht. Oder unter seine Füße und dann soll er es vergraben. Die Moschee des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam war nicht, darin waren keine Teppiche ausgelegt, sondern es war eben normaler Erdboden. Und deswegen konnte man dann entweder nach links, das ist, wenn du alleine betest, oder wenn du ganz links am Rand betest, in der Gemeinschaft, oder wenn du als Imam betest. Und wenn nicht, dann eben unter deine Füße und ansonsten nicht in Richtung Qibla, das ist natürlich verboten worden. In einer anderen Überlieferung heißt es, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal Nasenschleim bei der Qibla der Moschee sah und sie abkratzte und es abkratzte. Dann wandte er sich zornig zu den Leuten und sagte, hättet ihr gerne, dass man in euer Gesicht spuckt? Warum? Weil die Qibla, das ist die Richtung, Allah subhanahu wa ta'ala wendet sich, wie wir gesagt haben, den Betenden in seinem Salat zu. Und jemand dann, wal'iyadu billah, spuckt in diese Richtung, das ist eine ungeheuerliche Sache. Deswegen sagte er, wenn jemand von euch sich in Richtung Qibla wendet, hat er sich in Richtung seines Herrn gewandt. Und rechts von ihm ist ein Engel, deshalb spuckt weder nach rechts noch in Richtung Qibla, sondern nach links oder unter die Füße. Natürlich, und dann sagte er, wenn es dringend ist, soll man Folgendes tun. Und Ibn Ajlan, einer der Überlieferer, machte uns vor, dass man in seine Kleidung spucken soll und dann beide Kleidungsstücke einander reiben soll. Das ist noch besser, damit man eben nicht auf den Boden spucken muss. Und sollte man es trotzdem gemacht haben, muss man es beseitigen. Und wie gesagt, heutzutage sind die Moscheen mit Teppichen ausgestattet. Da spuckt man natürlich gar nicht auf den Boden, sondern in der eigenen Kleidung oder in einem eigenen Taschentuch. Oder wenn es unbedingt sein muss, dann, wie er gesagt hat, dann links von einem oder nach unten. Und dann muss man es hinterher auch beseitigen. Denn er sagte, die Sühneleistung für das Spucken der Moschee ist, dass man diese Sache vergräbt. Und gemeint ist natürlich, dass man es beseitigt. Und an dieser Stelle weist man darauf hin, dass es allgemein nicht nur um das Spucken geht, denn das Spucken stellt eine Form der Kränkung der Diener Allahs dar. Und ihr wisst, wie es ist, wenn jemand spuckt oder wenn jemand Geräusche von sich gibt, die manchmal ist es schwierig zu vermeiden, aber wenn jemand, wie wenn jemand mit seiner Nase läuft oder hat kein Taschentuch bei sich oder muss viel husten. Aber ansonsten, diese Sachen, sobald man sie einschränken kann, muss man sie einschränken, damit man nicht die Diener Allahs erstens kränkt und zweitens von ihrem Gebet ablenkt. Aber wichtig ist, es geht hier nicht nur um das Spucken, sondern um alle Formen des Kränkens. Wie wir auch lernen aus anderen Hadithen, dass man zum Beispiel Knoblauch gegessen hat vorher oder Schnittlauch oder wie heißt das, Zwiebel. Ja. All diese Sachen soll man nicht machen und seine Brüder von den Engeln und von den Menschen nicht zu kränken. Ebenso zu den Mubah-Handlungen, die sogar Sunna sind, manche Ulama, rahimahullah, sagen sogar, dass es Pflicht ist, gehört es, dass man in Richtung einer Sutra betet, das heißt in Richtung einer Abschirmung betet. Wir haben vorhin gesprochen, dass man jemanden abhält davon, zwischen einem zu laufen. Aber hier geht es darum, dass man eine Sutra hat während des Salah, wie zum Beispiel ein Stuhl, eine Wand, in deren Richtung man betet. Und deswegen ist es unvollkommen, dass eine Person in die Moschee kommt und dann sich mitten in den Raum stellt oder hinten an die Moschee stellt. Das alles ist eine Unterlassung dieser Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sondern man soll dann etwas dann vor sich stellen, zum Beispiel ein Stuhl oder etwas Ähnliches. Auch der Rücken eines Menschen, auch ein Tier wie ein Kamel, kann, wie in einem Hadith von Ibn Umar, kann eine Sutra darstellen. Weil es einfach darum geht, dass die Leute sehen sollen, hier betet jemand und wenn ich laufen will, dann bitte hinter der Sutra und nicht zwischen mir und meiner Gebetsrichtung. Und diese Sutra ist gemäß der Mehrheit der Ulama, rahimahullah, eine Sunnah. Das heißt, man soll sie auf jeden Fall machen, damit man mehr Belohnung bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Als Sutra kann man sowohl leblose als auch lebendige Sachen benutzen. Leblose sind Stühle zum Beispiel. Lebendige sind zum Beispiel ein Mensch oder ein Tier. Was man aber nicht als Sutra verwenden darf, sind zum Beispiel die eigenen Schuhe. Denn der Prophet a.s. sagte, wenn jemand betet, soll er seine Schuhe nicht an die rechte Seite legen und auch nicht an die linke, denn dann sind sie auf der rechten Seite einer anderen Person. Es sei denn, links ist niemand. Ansonsten soll man sie vor seine Füße legen. Vor seine Füße legen ist, so, ihr wisst, wenn man das vor seine Füße legt, dann würde man, wenn man Sujud macht, mit seinem Oberkörper über den Schuhen sein. Und das ist in Ordnung, aber man legt sie, wie der Prophet gesagt hat, eben nach links, wenn links von einem niemand ist. Nach rechts liegt man sie auf keinen Fall. Vielleicht deswegen, weil dort ein Engel ist, wie wir vorhin erfahren haben, beim Salah. Und er sagte, vor die Füße legen und nicht eben, manche Leute legen das dann vor die Stelle, wo er mit seinem Kopf aufsetzt. Und das ist ebenfalls falsch, gemäß diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und grundsätzlich machen wir keinen Unterschied, was die Sutra angeht, zwischen der Moschee der Kaaba und irgendeinem anderen Ort auf der Welt. Und überall auf der Welt gilt die gleiche Regel mit der Sutra. Allahu a'lam. Eine weitere Mubah-Handlung, liebe Geschwister, ist, ich möchte uns noch inshallah ta'ala noch drei Mubah-Handlungen anschauen. Heute reden wir nur über Mubah-Handlungen und schaut halber, nächstes Mal reden wir dann über die Fard-Handlungen des Salah. Damit wir wissen, was davon ist Fard, was davon ist Wajib, was davon ist Sunnah, müssen wir das nochmal aufzählen zumindest. Aber heute reden wir noch über drei Mubah-Handlungen während des Salah. Und zwar die erste davon, den dreien ist, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam über ihn ist überliefert worden, dass er, wenn er den Koran gelesen hat, dass, und es eine Aya vorkam, in der die Barmherzigkeit Allahs erwähnt wird, dann hat er Allah Azza wa Jal um Barmherzigkeit gebeten. Und wenn eine Aya vorkam, in der die Strafe Allahs Azza wa Jal erwähnt wird, dann hat er Allah Subhanahu wa Ta'ala um Zuflucht vor der Strafe Allahs und seinen Qualen gebeten. Und so heißt es im Hadith von Hudhayfa radiallahu anhu, und immer wenn er zu einer Aya über Barmherzigkeit kam, machte er Halt und sprach ein Bittgebet. Und immer wenn er zu einer Aya über Strafe kam, machte er Halt und suchte Zuflucht. Aber diese Sache gilt in Bezug auf freiwillige Gebete und nicht in Bezug auf Fardgebete. Es ist überliefert worden über den Propheten alaihi salatu wassalam, dass er das gemacht hat in seinen freiwilligen Gebeten. Denn dieser Hadith, den Hudhayfa radiallahu anhu überliefert hat, bezieht sich auf die freiwilligen Gebete. Und zu sagen, was für freiwillige Gebete gilt, gilt grundsätzlich auch für Fardgebete, dieser Rückschluss stimmt nicht immer. Weil in Fardgebeten herrscht eine andere Situation als in freiwilligen Gebeten. Und wir kennen verschiedene, viele Unterschiede zwischen freiwilligen Gebeten und Fardgebeten. Und welche andere Situation herrscht bei Fardgebeten? Zum Beispiel, dass man bei Fardgebeten in der Gemeinschaft regeln normalerweise betet. Und wenn der Imam in der Gemeinschaft vorbetet und bei einer Aya stehen bleibt und dann Allah Dua macht, kann es passieren, dass er die Leute durcheinander macht. Und die Leute können denken, dass er einen Fehler gemacht hat. Und dass er, dass er, was er gelesen hat, ist kein Koran. Die Leute denken, dass er was Falsches gemacht hat. Aber wenn man freiwillig zu Hause betet und Koran liest und dann Stopp macht und Dua macht, dann kann es nicht passieren, dass jemand etwas Falsches denkt. Und auch die Leute, die freiwillig mitbeten, mashallah, sind meistens Leute, die auch ein bisschen mehr Wissen über die Religion haben, als jemand, der nur die Fardgebete verrichtet. Insofern, wir können nicht sagen, dass das auch für die Fardgebete gilt. Bei Fardgebeten gilt, dass man grundsätzlich nur das sagen darf, was auch überliefert worden ist und nicht mehr. Und das ist nur in freiwilligen Gebeten überliefert worden und nicht in Fardgebeten. Das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat jahrelang vorgebetet. Jahrelang vorgebetet. Und in keinem einzigen Hadith ist überliefert worden, dass er das gemacht hat. In ein Fardgebet. Okay? Deswegen beschränken wir uns auch darauf und öffnen hier kein neues Tor für irgendwelche neuen Dinge. Keiner von uns ist gewohnt, gehe ich davon aus, dass er in eine Moschee geht und der Imam betet sein Maghrib-Gebet vor, der Isha-Gebet vor und plötzlich mitten in der Aya bleibt er still und macht Dua für die Leute. Die Leute sagen Amin oder sowas. Ja? Das würden die Leute als etwas Neues empfinden. Und deswegen, wir wollen dieses Tor erst gar nicht öffnen. Und wenn die Muslime über Jahrhunderte lang das nicht gemacht haben, dann sei du auf keinen Fall der Erste, der für sie ein neues Tor öffnet. Möge Allah mich und euch davor schützen und bewahren. Und auch ist überliefert worden, einem Hadith von Musa ibn Abi Aisha, er sagte, ein Mann pflegte auf seinem Haus zu beten. Und logischerweise, wenn er auf seinem Haus pflegt zu beten, geht es nicht um ein Fardgebet. Das Fardgebet macht in der Moschee. Geht um ein freiwilliges Gebet. Wenn er folgende Aya las, أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَى الْمَوْتَى, hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Dann sagte er, Subhanak. Subhanak. Das heißt, frei seist du von allen Mengen. Und eine Überlieferung, woraufhin er zu weinen begann, فَبَكَى. Dann fragten sie ihn darüber, worauf er sagte, dies habe ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört. Zweite von dritten Sachen, die wir noch erwähnen wollten, ist das Erwidern des Salam während des Salah. Nehmen wir folgende Überlieferung als Grundlage. Suhaib radiallahu ta'ala anhu berichtet, ich ging einmal am Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorbei, als er betete. Ich begrüßte ihn. Das heißt, ich sagte, Assalamu alaikum, Herr Rasulullah. Weil Farabi jetzt versallamtu alaikum, Salam gesprochen. Ich grüßte ihn und er erwiderte mir mit einem Handzeichen. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, soviel ich weiß, sagte er, dass er mit seinem Finger ein Zeichen gab. Insofern hat der Gesandte Allahs alayhi salatu wassalam hier den Gruß nicht erwidert mit Worten, sondern mit einem Handzeichen. Am Anfang des Islam hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Worten erwidert. Jemand hat ihn begrüßt, hat auch zurückgegrüßt. Aber irgendwann mal plötzlich hat er es nicht mehr gemacht. Warum? Weil Allah azza wa jall eine Ayah herabgesandt hat, dass man im Gebet ruhig bleiben muss. Deswegen hat er alayhi salatu wassalam den Gruß einfach nur noch mit einem Handzeichen erwidert. Wir unterscheiden zwei Arten von Salah. Freiwillige Salah und Pflichtsalah. Bei freiwilligen Salah ist es unproblematisch, weil die Überlieferung, die wir kennen, bezieht sich auf die freiwilligen Salah. Also jemand sagt, ich kam Prophet, also vorher habe ich ihn begrüßt. Wenn er Fard betet, würde er mit ihm beten. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ja? Es geht ihm ein freiwilliges Gebet. Und bei freiwilligem Gebet ist kein Problem. Wenn jemand dich begrüßt, erwiderst du den Gruß durch ein Handzeichen. Bei Fardgebeten gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, lässt man es eher weg, damit man keinen Fehler begeht. Aber natürlich, das ist der Fall, wenn du begrüßt wirst. Aber jetzt sprechen wir aus der anderen Sicht, aus der Sicht, dass du jemanden begrüßen möchtest. Wenn du jemanden begrüßen möchtest und du weißt, er betet, begrüße ihn nicht. Also wenn du weißt, jemand ist am Beten, ja, dann begrüße ihn lieber nicht, um ihn nicht in seinem Gebet zu stören und ihn nicht aus der Konzentration zu bringen. Okay? Und schon gar nicht, wenn er sich in der Gemeinschaft befindet. Also wenn die Leute sich im Gemeinschaftsgebet befinden und jemand begrüßt die Gemeinschaft, dann die Leute werden alle abgelenkt. Also normalerweise, sie sollen, wie der Prophet sagte, in einer Überlieferung, oder besser gesagt, Allah sagt im Koran Karim, wenn der Koran gelesen wird, dann hört zu. Logischerweise, wenn der Koran vom Imam gelesen wird, wir zuhören. Und wenn wir nicht zuhören, weil wir zum Beispiel selbst lesen, dann lesen wir selbst, sind wir aufgefordert zum Lesen. Und wenn jetzt jemand kommt und Assalamu alaikum sagt, während die Leute gerade beten, dann werden sie von ihrem Salah abgelenkt. Und wie gesagt, dass es beliefert worden ist, dass man eine einzelne Person begrüßt, die gerade am freiwilligen Beten ist. Wenn man das macht, darf man. Aber das heißt nicht, alles, was man darf, ist gut und am besten. Das ist auch wichtig. Ja? Also wenn etwas überliefert ist, dass es erlaubt ist. Wir sind ja bei Mubah jetzt gerade. Das heißt nicht, dass du es machen musst oder dass du es machen sollst und dass es Mustahab ist und dass es Sunnah ist. Ja? Aber du möchtest jemanden aufmerksam machen, dass er weiß, dass du da bist. Weil manche Leute erschrecken sich, wenn man plötzlich da ist und sie wussten das. Aber kein Problem, sagt Assalamu alaikum. Und das war's. Aber das zu unterlassen ist besser. Warum? Weil manche Leute, wenn man sagt Assalamu alaikum, sagen sie wa alaikum assalam. طيب. Die Art und Weise, wie macht man das konkret mit dem Handzeichen? Normalerweise, wenn du im Salah bist, hast du ja deine rechte Hand auf deinem linken Arm. Richtig? Also machen wir das. Normalerweise hast du deine rechte Hand auf den linken Arm. Richtig? Und was überliefert worden ist im Hadith, über einen Überlieferer, der den Hadith überliefert, und natürlich das, was jemand überliefert, also die Erläuterung eines Überlieferers, hat in der Regel, obwohl es da Fallunterscheidungen gibt, aber hat in der Regel Vorrang gegenüber der Erläuterung einer anderen Person. Weil derjenige, der überliefert, weiß normalerweise besser Bescheid, was er überliefert. Normalerweise. Aber es kommt darauf an, natürlich, an welcher Stelle im Sanad. Deswegen, was überliefert ist, aber nicht direkt über den Propheten, alaihissalatu wassalam, ist, dass man, wenn man die rechte Hand auf den Unterarm hat, dass man dann einfach nur eine Handbewegung macht mit der rechten Hand, sodass die Handunterseite, dass die Handinnenseite, Entschuldigung, Richtung Boden zeigt. Das war's. Ja? Jemand sagt zu dir, Assalamu alaikum, du machst diese Bewegung. Das war's. Und auch wenn man aber logisch darüber nachdenkt, diese Handbewegung macht nur Sinn, wenn der andere dich auch sehen kann. Deswegen auch nochmal im Gemeinschaftsgebet, jemand sagt, Assalamu alaikum. Und die Leute sind fünf Reihen im Salah. Was für einen Sinn macht es, dass der Imam diese Handbewegung macht? Deswegen, als der Prophet gesehen wurde, hat man ihn begrüßt und er hat die Hand Bewegung gemacht, dass man ihn hat groß erwidert. Aber ansonsten, wie gesagt, gilt das, was wir vorher gesagt haben. Allah weiß am besten Bescheid. Und die letzte Sache, die Mubaha ist, auf die wir hinweisen möchten, ist das Beten mit Schuhen. Das Beten in Schuhen. Das ist erlaubt. Mubah. Abu Salama sagte, ich habe Anas Folgendes gefragt. Pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinen beiden Schuhen zu beten? Er sagte ja. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Schuhe tahir sind und dass sich daran keine Najasa befindet. Ansonsten, wenn Najasa sich daran befindet, darf man nicht in diesen Schuhen beten. Beziehungsweise macht man sie vorher sauber und betet dann danach. Das heißt, grundsätzlich gesehen, in Schuhen zu beten ist Mubah. Und der Muslim soll das machen, was ihm einfacher fällt. Das heißt, wenn er gerade Schuhe anhat und er ist im Freien, lass sie an und bete. Warum willst du sie ausziehen? Oder er hat sie gerade nicht an, dann soll er beten in dem Zustand, wie er gerade ist. Er soll nicht also die Schuhe extra anziehen und ausziehen, weil es geht hier um Mubah-Handlung. Keiner hat dir gesagt, das Beten in Schuhen ist eine Sunna grundsätzlich. Ja? Sondern es kann zu einer Sunna werden, wenn man dadurch Leute darauf aufmerksam machen möchte, dass es erlaubt ist, um dabei nicht Unruhe zu stiften, dann ist es in Ordnung. Aber grundsätzlich gesehen, das Beten in Schuhen ist Mubah. Man darf es machen. Natürlich nicht, wenn man dadurch Unruhe stiftet. Wie zum Beispiel eine Person, die sagt, ich möchte in den Schuhen beten. Der Prophet a.s. hat es gemacht und ich mache es auch. Und er macht es dann in einer Moschee, in der Teppich ausgelegt ist. Dann würde er hier eine Sache machen, die allerhöchstens Sunna ist. Und gleichzeitig macht er etwas, wodurch er Unruhe stiftet. Und dann, wada'a'adu billah, macht er die Moschee dreckig und sorgt für einen üblen Geruch und kränkt seine eigenen Geschwister. Und wir wissen ja, wenn man etwas Gutes machen möchte, aber diese gute Sache nur machen kann, indem man gleichzeitig auch etwas Schlechtes macht, dann ist es besser, dass man beides unterlässt. Und dass die arabische Regelung auf Arabisch sagt, Dar'ul mafsada awla min jalbin maslaha. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.